Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, liebe Geschwister, und herzlich willkommen in unserer Reihe für die nicht verheirateten, die gerne heiraten möchten. Nachdem du Alhamdulillah deinen Steckbrief ausgefüllt hast und du hast die Leute rumgefragt und es hat sich Alhamdulillah ein Kandidat oder eine Kandidatin für dich ergeben, was machst du nun? Der erste Step ist, ihr tauscht Steckbriefe aus und das über eine dritte Person. Zum Beispiel hat dein Freund, der verheiratet ist, die jemanden gefunden oder die Frau von ihm hat jemanden gefunden, schickst du ihm den Steckbrief, dass er über seine Frau weiterleitet an die Schwester. Und die Schwester macht das gleich, du bekommst ihren Steckbrief. Und dann schaut ihr erstmal, passt dieser Steckbrief zu mir, passt er nicht. Wenn diese Sachen passen, vom Steckbrief her schon, dann geht's los mit den keine Kompromissfragen. Ja, und dann diese keine Kompromissfragen, diese 5, 6, 7 Kompromissfragen oder keine Kompromissfragen, die stellst du erstmal, gibst du dann weiter. Also du sagst dann okay zum Steckbrief, sie sagt okay zum Steckbrief und dann kommen die wichtigen Fragen. Gibst du deine Fragen weiter, sie stellt dir ihre Fragen und dann beantwortet ihr. Wenn das alles so weit passt, dann geht es natürlich weiter zu den keine Kompromiss, zu den Kompromissfragen. Wenn es da schon Probleme gibt, dass er sagt, okay, nee, zwei von dreien oder vielleicht alle oder auch wenn es nur einer ist, weil du hast gesagt, da mache ich keine Kompromisse, dann hat sich das geklärt, braucht man gar nicht weitermachen. Mach dir keine Sorgen, Allah subhanahu wa ta'ala wird dir jemand anderes, Besseres bringen. Dann verzichte nicht auf diese keine Kompromiss-Sachen. Verzichte nicht drauf. Deswegen setze auch nicht so viel an, nicht so viele Sachen. Nimm eine Handvoll, die dir sehr, sehr, sehr wichtig sind. Und verzichte nicht drauf. Sag, okay, ich drücke dir ein Auge zu. Nein, du hast von Anfang an bestimmt, hier mache ich keine Kompromisse, also mach keine Kompromisse. Ja, denn du hast die Person noch nicht wirklich kennengelernt. Wenn die keine Kompromissfragen geklärt wurden und das stimmt alles, gehst du zu den kompromissbereiten Fragen und das sind meistens mehr. Die tauscht ihr aus, schaut ihr, wenn das soweit passt. Und sie sagt, okay, damit komme ich klar, das ist alles okay. Und sie sagt, ja, das passt, auch wenn ein, zwei Sachen nicht stimmen, weil du hast gesagt, okay, das sind meine Kompromissfragen, da kann ich Kompromisse eingehen, ist es überhaupt kein Problem. Wenn das nicht stimmt, wenn nicht alles dabei ist, kannst du natürlich für dich entscheiden, wenn du sagst, okay, alles stimmt nicht überein, kann man sich nochmal überlegen, aber meistens ist das so, dass ein, zwei Sachen, die man gerne haben möchte, nicht dabei sind, aber das ist, wie gesagt, sollte kein Problem sein für jemanden, der heiraten möchte. Wenn diese Sachen vorbei sind, dann ist der nächste Step eigentlich das Sehen. Das Sehen. Und normalerweise, wie gesagt, sind diese Leute aus der Umgebung und man kann dann schauen, wo die Leute zur Moschee gehen, wo die arbeiten und also wo sie sich sonst immer aufhalten und versuchen dann diese Person zu sehen, sei es vom Namen oder vom Weiten, wenn zum Beispiel der Bruder arbeitet in einem Café oder geht immer sonntags zu dem Dars hier hin und dann geht man dahin und guckt sich den Bruder an oder die Schwester, je nachdem, man weiß, die Schwester kommt immer zum Sonntagsunterricht in die Moschee oder die Schwester geht da zur Uni, dann geht man hin und versucht das vom Weiten zu gucken, ist das die Schwester, ist das der Bruder, ist das wirklich erlaubt? Ja, das ist erlaubt, das ist dieser Fotoblick, gefällt mir die vom Weiten, gefällt sie mir, passt es mir nicht, bevor ich zum Vater gehe und um die Hand anbiete über eine Frau, die ich noch gar nicht gesehen habe. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sehr oft gesagt, geh und guck, bevor du heiratest. Ja, geh und schau, bevor du heiratest. Guck, ob du etwas findest, was dir gefällt, das dir zum Heiraten verleitet. Ja, dass du hingehst und guckst. Aber nicht, dass du jetzt da stundenlang starrst und machst. Dieses Starren, in Anführungszeichen, kommt inshallah ta'ala später noch. Wichtig ist, dass du halt hinguckst, gefällt mir das, man sieht ja normal meistens nicht so viel, man sieht natürlich die Vorhaben, man sieht das Gesicht, ist ja die Hauptsache, gefällt mir das, was ich sehe, so vom ersten, zweiten Eindruck her passt das, wenn ja, dann ist der nächste Step, es werden die Nummern ausgetauscht. Ja, was meine ich mit Nummern austauschen? Die Schwester gibt ihre Nummer dem Bruder, der Bruder gibt, nein, nein. Die Schwester gibt von ihrem Wali, von ihrem Vater oder je nachdem, wer für sie zuständig ist, die Nummer. Der Mann nimmt diese Nummer und ruft bei dem Vater und sagt, ich möchte gern einen Termin. Nennt es mal so. So ist dieser Step dann vollendet, nachdem du gesucht hast und ihr euch ausgetauscht habt. Und ihr macht dann nicht so lange rum, auch nach diesen Fragen. Also nachdem ihr eure Fragen geklärt habt, macht ihr nicht so lange rum. Ihr sagt nicht noch, okay, wir chatten noch hin und her. Nein, nein, ihr macht eure keine Kompromissfragen. Eure Kompromissfragen. Und falls es dann noch Fragen geben sollte, weil meistens ergibt sich noch ein paar Fragen von den Antworten, die kann man noch stellen, aber dann nicht noch weitermachen, weil das hat keinen Sinn. Was ist jetzt mit den Leuten, die weiter weg sind? Das kann man normalerweise meistens ganz einfach erklären, das über Fotoaustausch. Also für die, die das erlauben. Du kannst ein Foto von dir schicken an den Bruder. Der Bruder schickt es an die Schwester und die Schwester geht mit ihrem Handy oder geht mit dem Handy vom Mann, wie man das auch gern machen möchte. Also Hauptsache so weit wie möglich, dass die andere Person, die das Bild nicht hat, geht hin und zeigt der Schwester das Bild, gefällt es dir. Und andersrum genauso. Zum Beispiel, wenn die Vermittlerin nicht dein Bruder, dein Freund war, sondern deine Schwester, dann kann diese Frau, die du heiraten möchtest, ein Foto an deine Schwester schicken und deine Schwester zeigt dir das Bild und du guckst, ob sie dir gefällt. Das sind so Möglichkeiten, was man machen kann. Ja, man sollte nicht direkt auf dem Handy Fotos austauschen, sowas sollte man vermeiden. Und man neigt dazu, das zu behalten, obwohl man das nicht behalten sollte. Und das ist auch der nächste Punkt, wenn man die Fotos gesehen hat, dann sollten die Personen, die die Fotos haben, das auch direkt löschen, inshallah ta'ala. Nachdem man auf jeden Fall das gesehen hat, den Partner gesehen hat und es hat ihm gefallen, dann nimmt man die Nummer, der Mann nimmt dann die Nummer vom Wali und verabredet sich sozusagen zum ersten Treffen, zum ersten Kommen, wie man sich dann da verhalten soll, wie man hingehen soll, was ist da wichtig, werden wir inshallah ta'ala im nächsten Video bearbeiten, durchgehend natürlich in ganz kurzen Steps. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Abonniert dazu einfach den Kanal und verbreitet diese Videos, diese Reihe, damit viele davon profitieren können. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.